Wetter kann man wohl ohne Übertreibung als Jahrtausendsommer bezeichnen. Die Prognosen des Wetterdienstes verheißen nichts Gutes. Vorerst ist keine bedeutende Temperaturschwankung in Sicht. Weißt du eigentlich etwas Genaueres über die Kunden, der wir jetzt einen Besuch abstatten? Nicht das Geringste. Wir haben nur ein sehr kurzes Telefonat geführt. Dabei hielt sie sich ziemlich bedeckt. Die Einzelheiten wollte sie mir erst vor Ort mitteilen. Das klingt spannend. Ich bin skeptisch. In Beverly Hills wohnen hauptsächlich steinreiche Personen. Und die sind in der Regel recht geizig. Wenn sie sich freiwillig von etwas trennen, hat es meistens einen Haken. Da sind wir schon. Mr. Jonas? Der bin ich. Und das ist mein Neffe Justus. Ich habe ihn als Helfer mitgebracht. Treten Sie doch ein. Merkwürdig. Wo ist Laura denn nur? Wer ist Laura? Meine Haushaltshilfe. Laura! Laura! Vielleicht ist sie draußen im Schuppen. Die Tür stand jedenfalls offen. Dann wird sie sicher den Gartenschlauch holen und die Pflanzen sprengen. Es hat seit Wochen nicht geregnet. Diese tropische Hitze bringt mich nochmal um. Mrs. Hazelwood, Sie hielten sich am Telefon recht bedeckt und sprachen lediglich von Hausinventar, welches Sie meinem Gebrauchtwarenhandel überlassen wollten. Sie kommen gleich zur Sache, Mr. Jonas. Das gefällt mir. Laura und ich haben die Sachen bereits zusammengepackt. Folgen Sie mir. Meine Bibliothek. Da stehen die Kartons. In den Kisten sind Bücher? Ganz recht. Alle Kisten sind nach Themen und Sachgebieten sortiert. Von Heraldik über die Vertreibung der Indianer bis zur Eroberung des Weltraums ist alles vorhanden. Der Zustand dieses Buches hier ist um ein Vielfaches besser als das Exemplar in Mr. Dammers Antiquariat. Diesem Halsabschneider werde ich kein Buch mehr zukommen lassen. Ich war so töricht, ihm eine Enzyklopädie der amerikanischen Geschichte zu verkaufen. Er meinte, dass er mir dafür höchstens $50 zahlen könne. Das Buch sei zwar kostbar, aber es sei schwierig, einen neuen Käufer zu finden. Haben Sie es ihm trotzdem für $50 überlassen? Allerdings. Um dann zu erfahren, dass er es für $420 verkauft hat. Eine Frechheit. Es geht uns zwar nichts an, Madam, aber es gibt für mich keinen nachvollziehbaren Grund, diese zum Teil seltenen Ausgaben an einen Gebrauchtwarenhandel zu veräußern. Wie können Sie sich nur davon trennen? Willst du den wahren Grund wirklich wissen? Die Dame nahm ihre Sonnenbrille vom Gesicht. Justus spürte, wie der Boden unter ihm wegzusacken drohte. Mrs. Hazelwoods Augen waren als solche nicht mehr zu erkennen. Sie hatten keine Pupillen und keine Iris. Nur zwei weiße Kugeln, die ins Nichts zu starren schienen. Mrs. Hazelwood war blind. Die Ärzte konnten mein Augenlicht nicht mehr retten. Die Bücher schnüren mir die Luft ab. Nehmen Sie sie mit. Wissen Sie, ehrlich gesagt übersteigt der Weiterverkauf dieser kostbaren Bücher meine Kompetenz. Sie sollten sich lieber jemanden suchen, der über ein fundierteres Fachwissen verfügt. Ich hätte da eine Idee. man könnte doch die einzelnen Bücher gegen Höchstgebot versteigern. Mit Bobs und Peters Hilfe dürfte es anhand dieser Buchliste kein Problem sein, sie an den Meistbietenden zu verkaufen. Und wie soll das Ganze vonstatten gehen? Und wer sind überhaupt Bob und Peter? Meine Freunde und zugleich Kollegen. Zusammen bilden wir nämlich ein Detektivteam. Bob ist für Recherchen und Archiv zuständig. Damit ist er unser Mann, der die Bücherliste auf eine Auktionsseite im Internet bringt. Auktionsseite? Das Internet ist mir zwar ein Begriff, von einer Auktionsseite habe ich allerdings noch nie gehört. Aber ich bin einverstanden. Ich sehe mal aus dem Fenster. Eine Frau rennt aus dem Schuppen. Sie rennt ins Haus. Laura! Das ist Laura! Sie ist ins Badezimmer gerannt. Laura! Was ist passiert? Irgendwas hat Laura ins Gesicht gestochen. Wir müssen einen Arzt verständigen. Das erledige ich. Hornissen! Im Geräteschuppen ist ein Hornissennest. Sie sind über mich hergefallen, als ich den Gartenschlauch aus der Ecke zog. Mein Gesicht brennt wie Feuer. Ah! Beruhig dich, Laura. Alles wird gut. Hornissenstiche sind giftig. 7 Stiche können ein Pferd töten. Ich werde sterben. Unsinn. Sie haben nichts zu befürchten. Der Arzt wird Ihnen gleich helfen. Wie viele Stiche sind es? 3. Unterm Auge, auf der Wange und über der Lippe. Es tut so wahnsinnig weh. Wir müssen den Kammerjäger verständigen. Das Nest muss ausgeräuchert werden. Wann kommt denn endlich der Krankenwagen? Eine Hornisse! Oh mein Gott, die Haustür ist noch offen. Die Bestien sind mir gefolgt. Tötet sie, ihr müsst sie töten. Gib mir das Handtuch. Sie dürfen das Tier nicht reizen, Laura, sonst sticht es. Ich versuche es mit dem Zahnputzbecher. Sitzt sie auf der Scheibe? So, komm schon. Ich hab sie. Ich brauche was zum Unterschieben. Hier, Justus, ein Kuvert. Danke. So, ich hab sie. Gut gemacht, Junge. Der Krankenwagen kommt. Die Hausangestellte wurde umgehend ins Krankenhaus gebracht. Als der Rettungswagen davongefahren war, stand Mrs. Hazelwood verzweifelt in der Vorhalle. Ich hätte sie begleiten sollen. Sie werden ihr mehr helfen, Madam, wenn Sie jetzt einen fachkundigen Imker verständigen, der das Nest entfernt. Justus, wir müssen weiter. Um 16 Uhr müssen wir in Beverly Hills sein. Und was ist mit meinen Büchern? Falls Sie nichts dagegen haben, werden wir die Kisten morgen abholen. Na schön, ich erwarte euch dann morgen. Der nächste Tag war drückend schwül. In der Zentrale lief der kleine Tischventilator auf Hochtouren. Ich stelle es mir wirklich schrecklich vor, blind zu sein. Nichts als Dunkelheit um einen herum. Wie kann man sich da noch im Leben zurechtfinden? Ich denke mal, dass der Geruchs-, Tast-, Geschmacks- und Gehörsinn den Sehsinn ausgleichen können, indem sie mehr beansprucht werden. Aha, wie ist das denn zu verstehen, Erster? Ich habe Mrs. Hazelwood genau beobachtet. Sie bewegt sich in ihrem Haus ganz normal. Zum einen mag das an der vertrauten Umgebung liegen, zum anderen aber fiel mir auf, dass sie in ihrem Haus auf Strümpfen herumläuft. Wieso das denn? Mit den Füßen kann Mrs. Hazelwood genau fühlen, auf welchem Terrain sie sich gerade befindet. Jede einzelne Leiste des Parkettbodens, jeder Teppichansatz und jede einzelne Fuge einer Bodenkachel lassen sie erkennen, wo sie sich gerade befindet. Justus Jonas von den 3 Detektiven? Ich bin es, Jeanette Hazelwood. Wie nett, dass Sie anrufen. Wir wollten schon bald aufbrechen. Bleibt es bei unserer Verabredung? Ich erwarte euch um 18 Uhr, wie besprochen. Du musst entschuldigen, aber ich habe die letzte Nacht schlecht geschlafen und mein ganzer Körper wurde von Hornissen zerstochen. Allerdings nur im Traum. Ach, was rede ich? Es war ein Albtraum. Wurde das Hornissennest inzwischen entfernt? Noch gestern Abend kam ein Imker, der den Hornissenstaat entfernt hat. Wie geht es Laura denn mittlerweile? Ist sie aus dem Krankenhaus wieder entlassen worden? Schon gestern Abend. Nun geht es ihr den Umständen entsprechend. Dennoch beschleicht mich ein Gefühl der Angst. Deshalb bitte ich euch um eure Hilfe. Worum geht es? Später. Nur so viel. Könnt ihr mir aus der Drogerie Moskitonetze für die Fenster und die Eingangstür mitbringen? Erledigt sich doch von selbst. Haben Sie denn die genauen Maße? Ihr seid ja überpünktlich. Kommt rein, Miss Hazelwood erwartet euch bereits. Ja, danke, das ist sehr freundlich. Also, Kollegen, hinein in die gute Stube. Wegen euch bin ich umsonst gekommen. 2 Stunden Fahrzeit für nichts und wieder nichts. Die 3 jungen Herren sind da, Janet. Bis nächste Woche dann. Reizende Person. Macht euch nichts draus. Jennifer hat einfach einen schlechten Tag. Madam, das sind meine Freunde Bob und Peter. Guten Tag. Ich schlage vor, wir verfrachten gleich die Bücher in die Autos. Wahrscheinlich müssen wir 2-mal fahren, da Peters MG nicht allzu geräumig ist. In Bobs Wagen ist noch weniger Platz. Er fährt einen gelben VW Käfer. Ich habe es gleich am Motor erkannt. Mein Mann fuhr ebenfalls dieses Modell. Er kam da drin um. Was? Entschuldigt. Ich wollte euch nicht erschrecken. Aber als ich den Wagen vorhin hörte, wurde die Erinnerung wieder wach. Das Schicksal hat mich seitdem stark gebeutelt. Nun scheint sich ein neues Unheil zusammenzubrauen. Also, das müssen Sie uns jetzt bitte näher erläutern. Erst solltet ihr die Kisten in eure Autos laden. Anschließend werde ich uns einen Tee aufsetzen. Lasst uns gleich loslegen, Kollegen. Nach einer halben Stunde war alles erledigt. Die 3 Detektive nahmen anschließend in Mrs. Hazelwoods geräumiger Küche Platz. Es ist schön, wenn Leben im Haus ist. Ich freue mich, dass ihr hier seid. Ich wünschte nur, der Anlass wäre ein anderer. Ich habe Angst. Wovor denn? Ich war 10 Jahre mit meinem Mann verheiratet, den ich abgöttisch geliebt habe. Meine Familie, die sehr reich war, stellte sich gegen diese Ehe, weil Jill aus einfachen Verhältnissen kam. Doch das war mir egal. Dann legte sich nach 7 Jahren ein Schatten auf unser Glück. Was war denn passiert? Jill fand Gefallen am Glücksspiel und verschleuderte nach und nach einen Großteil meines Vermögens. Das haben Sie zugelassen? Ich habe ihm das Geld gegeben, weil ich Angst hatte, dass er mich sonst verlässt. Doch am 10. August letzten Jahres war ich an einem Punkt angekommen, an dem ich es nicht mehr ertragen konnte. Ich nahm mir vor, die Scheidung einzureichen und wollte es ihm am Abend mitteilen. Doch ich wartete vergebens auf ihn. Er verbrachte die ganze Nacht in seinem Stammcasino Joker Luck in Santa Barbara. Dann wurde mir in den frühen Morgenstunden die Nachricht überbracht, dass er mit seinem VW tödlich verunglückt war. Ein halbes Jahr später verlor ich mein Augenlicht und immer kündigten sich diese Ereignisse durch Insekten an. Es kündigte sich an? Wie meinen Sie das? Ich war 7 Jahre alt und wurde von unheimlichen Albträumen heimgesucht. Ich träumte, dass Spinnen in meinen Mund krabbelten. Dann wurde der Albtraum Realität. Was? Wie bitte? Ich spielte mit meiner Freundin im Wald Verstecken. Ich kletterte einen Hügel hinab, verlor das Gleichgewicht und stürzte auf ein Wespennest. Diese Biester richteten mich so übel zu, dass ich nur knapp dem Tod entkommen bin. Daher also rührt Ihre Insektenphobie. Wann immer etwas Schreckliches in meinem Leben passierte, kündigte es sich durch ein Erlebnis mit diesen Krabbeltieren an. Selbst in der Nacht, in der ich auf meinen Mann wartete, sah ich mir im Fernsehen einen Dokumentarfilm über Insektenphobien an. Aber das kann doch auch ein bedauernswerter Zufall sein. Ein halbes Jahr später kehrten die Albträume zurück, nach fast 50 Jahren. Ich wurde von Heuschrecken heimgesucht, die mir die Haare vom Kopf fraßen. 2 Tage drauf teilte mir mein Augenarzt mit, dass ich mich wohl damit abfinden müsse, in naher Zukunft zu erblinden. Und da sprichst du noch von einem Zufall? Jetzt begreife ich endlich, weshalb Sie so erschüttert sind. Der gestrige Vorfall mit den Hornissen im Gerätschuppen. Sie glauben, dass dies der Auftakt einer neuen Unglückswelle ist, die über Sie hereinbricht. Habe ich recht? Ja, so ist es. Können wir Ihnen irgendwie helfen? Habt ihr an die Moskitonetze gedacht? Sie liegen in meinem Wagen, ich hole sie. Ich hoffe, dass es noch nicht zu spät ist. Wovon sprechen Sie? Laura rief mich heute Vormittag an. Sie hat in der Klinik ein Gespräch zwischen 2 Ärzten belauschen können. Und zwar? So, hier. Einer der Ärzte meinte, er wäre erleichtert, dass Laura nicht von den Moskitos gestochen worden wäre, die einen bis heute unbekannten Parasiten übertragen, der Auslöser einer gefährlichen Schlafkrankheit sei. Davon habe ich bisher nicht das Geringste gehört. Das ist es ja gerade. Wenn es an die Öffentlichkeit käme, würde sich eine Panik ausbreiten. Das ist ja ein Ding. Dann lasst uns nun schnell die Moskitonetze anbringen. So, alles erledigt. Wir müssen jetzt leider aufbrechen. Lasst euch nicht aufhalten, Jungs. Wir sehen uns ja morgen wieder. Na, aber... Na, jetzt haben wir uns gar nicht über die Abwicklung der Versteigerung ihrer Bücher unterhalten. Darüber zerbreche ich mir heute nicht mehr den Kopf. Ich bin froh, dass ich mal jemandem mein Herz ausschütten konnte. Ach so, wer war denn die Dame, die uns heute so schroff empfangen hat? Du meinst Jennifer White? Sie lehrt mich die Blindenschrift. Sie war ziemlich ungehalten darüber, dass ich vergessen hatte, ihr für heute abzusagen. Das Erste, was Justus wahrnahm, als die drei Fragezeichen am nächsten Nachmittag vor Mrs. Hazelwoods Haus dem MG entstiegen, war ein Schatten hinter einem Hibiskusstrauch im Garten. Hallo Laura, schon wieder einsatzbereit? Hi Jungs, guck mich bloß nicht an, ich sehe aus wie ein Streuselkuchen. Vorgestern sahen sie weitaus schlimmer aus. Wie geht es Ihnen denn? Ich fühle mich, als hätte ich einen Igel geknutscht. Aber dass Sie lasst mal stecken, oder sehe ich etwa schon so alt aus? Könnten wir mal einen Blick in den Geräteschuppen werfen? In das Horrorkabinett? Na, dann kommt mal mit. Viel gibt es da allerdings nicht mehr zu sehen. Da hinten haben diese Ungeheuer gebrütet. Die Gartenschlauchtrommel hatte sich verhakt. Als ich versuchte, das Ding aus der Ecke zu ziehen, stürzten sich die Viecher auf mich. Seltsam. Eine doppelte Rückwand. Wozu soll das gut sein? Jill hat diesen Schuppen gebaut. Oh, Mrs. Hazelwood. Der Hohlraum diente der Isolierung. Jill war oft hier und hat gewerkelt. Und wer hat die Latten hier herausgebrochen? Vermutlich der Imker. Er wird sich vergewissert haben, ob noch an anderer Stelle Hornissen brüten. Diese Insekten nisten häufig im Gebälk. Hoffentlich hat er nichts übersehen. Gehen wir ins Haus. Da können wir die zweite Bücherliste kurz durchgehen. Hoffentlich ist Laura kein Fehler unterlaufen, als ich ihr die Preise diktierte. Madam, ich muss Ihnen gestehen, dass ich mich heute sehr für ein Buch aus Ihrer Sammlung interessiere und es schon zu Hause in meinem Regal stehen habe. Den Bildband über Alfred Hitchcock? Woher wissen Sie das? Dieses Buch hattest du als erstes in der Hand und von vorne bis hinten durchgeblättert. Der letzte Abschnitt ist mit Originalfotos versehen, die zum Schutz mit Seidenpapier verdeckt sind. Das Geräusch also ließ mich auf dieses Bildband schließen. Alle Achtung, Sie scheinen wirklich jedes Ihrer Bücher genau zu kennen. Man betrachtet es als Phänomen. Sobald ich ein Buch gelesen hatte, brauchte ich es nie mehr hervorzuziehen, da ich den Inhalt Seite für Seite in meinem Kopf gespeichert hatte. Was? Wow! Was soll ich Ihnen denn für den Bildband zahlen? Du willst mich doch nicht beleidigen. Das Buch kriegst du geschenkt und auch deine Freunde können sich eins aussuchen. Das ist sehr großzügig, Madam. Was haben Sie, Mrs. Hazelwood? Was ist los? Eine Stechmücke! Ein Moskito! Wo ist sie? Wo ist sie? Behalten Sie die Nerven, ich sehe nichts. Eben war sie ganz dicht an meinem Ohr. Sie sitzt auf Ihrem linken Handrücken. Dieses verfluchte Miststück hat bereits zugestochen. Aber... Mrs. Hazelwood, beruhigen Sie sich. Es war doch nur eine Stechmücke. Sie ist tot. Ich öffne schon. Oh, guten Tag, Mrs. White. Ich möchte mit Miss Hazelwood sprechen. Janet, meine Brieftasche. Hast du sie gefunden? Wovon sprichst du? Als ich gestern hier war, hatte ich sie noch. In der Brieftasche sind alle meine Papiere und rund $200. Ich habe sie seit gestern nicht mehr benutzt. Sie muss hier sein. Sollen wir mal nachsehen? Das könnte euch so passen. Du hast doch nichts dagegen, Janet, wenn ich mal selber nachschaue. Vielleicht sollten wir auch Laura fragen, ob sie sie gesehen hat. Fehlanzeige, die habe ich schon gefragt. Viel Glück. Oh Mann. Und mit der geben sie sich einmal die Woche freiwillig ab. Sie hat auch ihre guten Seiten. Wir sollten gleich mal die restlichen Kisten in den Wagen laden, Just. Einverstanden. Als sie sich von Mrs. Hazelwood verabschiedeten, suchte Mrs. White, auf dem Boden kriechend, noch immer nach ihrer Brieftasche. In der Zentrale auf dem Schrottplatz war es trotz Ventilator nicht auszuhalten. Aus diesem Grund saßen die drei Fragezeichen am nächsten Nachmittag draußen auf den Stufen des Wohnwagens. Bob studierte Mrs. Hazelwoods Bücherliste. Oh Mann, Freunde, da sitze ich tagelang dran, das alles in die Tastatur zu hämmern. Die Arbeit lohnt sich. Onkel Titus hat beschlossen, seinen Gewinneinteil mit uns zu teilen. Ganze 50%. Für uns also ein Viertel des gesamten Ertrags. Ich gehe schon. Peter Shaw von den drei Detektiven. Jeanette Hazelwood, ich wollte mich nur erkundigen, ob ihr gestern auch gut nach Hause gekommen seid. Mrs. Hazelwood, stimmt etwas nicht? Was haben Sie? Es geht mir gar nicht gut. Ich musste mich die letzte Nacht ständig übergeben. Außerdem bin ich schrecklich müde. Ich liege im Bett, kann aber nicht schlafen. Ich habe so schreckliche Angst. Wovor haben Sie Angst? Die Symptome traten gestern etwa 2 Stunden nach dem Moskitostich ein. Ich habe es ja geahnt. Was? Ich bin infiziert. Die Krankheitserreger sind in meinem Blut. Sollen wir zu Ihnen kommen oder einen Arzt verständigen? Nein! Keine Ärzte oder sonstige Scharlatane. Können wir Ihnen denn irgendwie helfen? Nicht nötig. Laura macht mir alle halbe Stunde kühle Umschläge. Sie ist letzte Nacht hier geblieben. Ich bin dermaßen müde. Ich möchte so gerne schlafen. Aber die Angst, sie hält mich wach. Sie hat aufgelegt. Vielleicht hätte sie etwas zum Abendbrot gegessen, was ihr nicht bekommen ist. Das ist möglich. Andererseits können wirklich manche Stechmücken schwere Krankheiten übertragen. Malaria, Gelbfieber. Jedenfalls sollten wir die Sache nicht auf sich beruhen lassen. Ich werde morgen zu ihr fahren, um mir selbst ein Bild ihres Gesundheitszustands zu machen. Seid ihr dabei? Klar. Als die drei Fragezeichen bei Mrs. Hazelwood ankamen, öffnete ihnen Laura die Tür. Hallo Jungs, kommt rein. Wie geht es Mrs. Hazelwood? Ist sie im Haus? Was soll sie denn sonst sein? Seit ihrer Blindheit hat sie das Grundstück nicht mehr verlassen. Ich habe eigentlich damit gerechnet, dass Mrs. White hier heute wieder antanzt. Die hat nämlich ihre Brieftasche noch immer nicht gefunden. Sie hat euch in Verdacht. Wetten, dass ich mich auch auf ihrer Liste der Verdächtigen befinde? Jugendliches Gesindel oder eine schwarze Putzfrau? Wenn jemand von Vorurteilen belastet ist, dann Mrs. White. Mrs. Hazelwood sollte sich von einem Arzt untersuchen lassen. Die Lady zum Onkel Doktor zu schicken, ist ebenso schwierig wie ein akuter Sprechen beizubringen. Ich habe mir schon Fransen ans Maul geredet. Vergeblich. Ich verlange mehr Respekt. Oh, hallo Mrs. Hazelwood. Oh. Sie ist zusammengebrochen. Mrs. Hazelwood, was ist mit Ihnen? Ist sie ohnmächtig? Ich fühle mal Ihren Puls. Niemand fasst mich an! Verstanden? Niemand! Ist ja gut. Es ist nur ein Schwächeanfall. Haben Sie denn Appetit, Madam? Ich habe eine kräftige Rinderbrühe gekocht. Würdet ihr mit mir gemeinsam davon probieren? Es wäre mir eine Freude. In Gesellschaft ist es sich angenehmer. 10 Minuten später hatten die drei Detektive die Ehre, in Mrs. Hazelwoods Schlafzimmer zu sitzen. Laura hatte ihnen hier die Suppe serviert. Ist das auf dem Foto ihr Ehemann? Ja, das ist Jill. Ihr gesundheitlicher Zustand ist nicht sehr stabil, Madam. Sie müssen sich untersuchen lassen. Nein, wenn ich mich jetzt in die Obhut eines Arztes begeben würde, dann liefe ich Gefahr, in eine geschlossene Anstalt eingewiesen zu werden. Das müssen Sie uns aber näher erklären. Seit mich dieses verfluchte Insekt in die Hand gestochen hat, leide ich nicht nur unter Brechreiz und Müdigkeit, ich habe auch Halluzinationen. Sinnestäuschungen? Welcher Art? Die Möbel verschieben sich. Selbst das Bett hat sich bewegt, während ich da drin geschlafen habe. Das gibt's doch nicht. Auch der Teppich im Flur ist um einige Zentimeter gewandert, obwohl er mit Klebeband fixiert ist. Und der Schrank im Badezimmer steht auch nicht mehr an derselben Stelle. Wo stand denn Ihr Bett, bevor Sie die Bewegung registriert haben? Hier, unter dem Schrägbalken, wo er jetzt auch steht. Es handelt sich ja nur um ein paar Zentimeter, wenn überhaupt. Wie ist Ihnen denn dieser minimale Unterschied aufgefallen? Meine Füße haben es gespürt. Anhand der Ritzen im Parkettboden. Die Bettpfosten schlossen exakt mit ihm ab. Das ist nun nicht mehr der Fall. Mit dem Teppich im Flur verhält es sich genauso. Und wie war das mit dem Schrank im Badezimmer? Der steht direkt neben dem Waschbecken, zwischen der 4. und der 11. Bodenfliese. Gestern Abend befand er sich nicht mehr auf der 11., sondern auf der 10. Fliese. Aha. Und haben Sie Laura davon erzählt? Ja, ich habe Laura schon gefragt, aber sie hat mir geschworen, hier keine Möbelstücke verrückt zu haben. Ich frage mich, weshalb Sie an Ihrer Wahrnehmung zweifeln. Wenn der Badezimmerschrank nicht mehr an derselben Stelle steht, dann handelt es sich um eine Tatsache und keinesfalls um eine Halluzination. Ich denke mal... Moment. Herr Just, was ist denn los? Da ist jemand an der Tür. Wir werden belauscht. Mrs. White! Wie kannst du mich so erschrecken? Sie haben an der Tür gelauscht. Da darf man sich nicht wundern. Gibt es einen triftigen Grund für Ihr Benehmen? Das hat dich einen Dreck zu interessieren. Darüber unterhalte ich mich mit Miss Hazelwood unter vier Augen. Ich meine natürlich ohne weitere Anwesende. Entschuldige, Janet, aber meine Nerven liegen seit einigen Tagen blank. Das geht uns nicht anders. Ich habe nicht gelauscht. Aber meine Brieftasche ist mir in diesem Haus abhandengekommen. Irrtum ausgeschlossen. Und da zu diesem Zeitpunkt nur Laura und diese drei Bengel im Haus waren, muss einer von ihnen sie sich unter den Nagel gerissen haben. Ich räume dem Schuldigen eine Bedenkzeit von 24 Stunden ein. Ich wohne in der Guilty Road Nummer 63 in Santa Barbara. Wenn die Brieftasche binnen dieser Frist in meinem Briefkasten landet, erspart der Dieb sich eine Menge Ärger. Soll ich Sie zur Tür geleiten, Mrs. White? Ich finde den Weg allein. Irgendwas geht hier nicht mit rechten Dingen zu. Sie erinnern sich doch, dass wir Detektive sind, Mrs. Hazelwood. Und was gedenkt ihr in diesem Fall als erstes zu tun? Wie lange und in welchen Räumen hatte Mrs. White gestern in ihrem Haus nach der Brieftasche gesucht? Sie suchte, glaube ich, überall im Haus. Glaubst du, dass Mrs. White die Möbel verschoben hat? Ja, wäre doch möglich. Mir fällt da gerade noch etwas ein. Jennifer verdächtigte vorhin Laura und euch, die Brieftasche entwendet zu haben, da ihr... Von mir abgesehen, die einzigsten wart, die sich zur Tatzeit in diesem Haus befanden. Das ist aber nicht ganz richtig. Wie meinen Sie das? Mr. Collins war ja auch noch mal hier. Wenn auch nur für 10 Minuten. Wer ist denn Mr. Collins? Der Imker, der das Hornissennest entfernt hat. Er kam noch mal her, weil er das Insekt unter dem Zahnputzglas vergessen hatte. War Mr. Collins denn auch hier oben? Allerdings, er schien von der Innenarchitektur dieses Hauses hellauf begeistert zu sein. Er bat mich um eine kleine Führung durch die Räume und diesen Wunsch habe ich ihn nicht abgeschlagen. Ob er die Brieftasche an sich genommen hat? Na, ich müsste diesen Mann persönlich sprechen, um mir darüber ein Urteil erlauben zu können. Dem steht nichts im Wege. Auf dem Tisch da liegt seine Visitenkarte. Eine Stechmücke! Erwischt! Wie sind diese Moskitos nur ins Zimmer gelangt? Ja, hier am Fenster ist nirgendwo eine Öffnung zu sehen. Hier irgendwo habe ich Insektenspray. Würden Sie mir verraten, seit wann Sie dieses Insektengift benutzen? Bis vor wenigen Tagen war ich noch eine überzeugte Gegnerin solcher Chemiekeulen. Dies ist also die erste Spraydose. Könnte es dann nicht sein, dass die Moskitos schon im Haus waren, bevor wir die Netze anbrachten? Wer weiß von Ihrer Insektenphobie, Madam? Just, du glaubst doch nicht etwa, dass jemand die Moskitos absichtlich ins Haus gebracht hat? Das ist unmöglich. Nichts ist unmöglich, Madam. In diesem Fall irrst du dich aber. Über meine krankhafte Abneigung habe ich nie mit jemandem gesprochen, mit Ausnahme von meinem Mann. Mrs. Hazelwood... Wenn sich jemand die Mühe machen würde, mit meiner Angst zu spielen, müsste dahinter doch eine Absicht stecken. Ein Vorteil, meist ein finanzieller. Ich habe euch ja schon erzählt, dass Jill mein Geld zum größten Teil verspielt hat. Ohne die Rente, die ich aufgrund meiner Behinderung beziehe, könnte ich hier gar nicht leben. Ihr seht, ich bin niemand, bei dem es sich lohnt, ihn auszunehmen. Gleich nach dem Besuch bei Mrs. Hazelwood hatte sich Justus mit dem Entomologen Dr. Charles Woolley telefonisch in Verbindung gesetzt. Für den folgenden Nachmittag hatte Justus einen Termin bei ihm bekommen. Justus! Du hast dich ja kaum verändert. Also, das ist wirklich nett, dass du mich mal besuchen kommst. Was kann ich für dich tun? Hier in dem Einmachglas habe ich zwei Stechmücken, sehen Sie? Aha. Und was möchtest du wissen? Justus schilderte, was sich in den letzten Tagen im Haus von Mrs. Hazelwood ereignet hatte. Ich habe in meinem Leben schon die sonderbarsten Dinge gehört und auch selbst erforscht. Doch, was du mir da erzählst, das halte ich wirklich für recht fragwürdig. Ja. Inwiefern? Ja, wo soll ich anfangen? Du siehst im Glas ein Weibchen und ein Männchen. Hier nimm mal das Vergrößerungsglas dort. Also an den Fühlern kann man sie unterscheiden. Die des Männchens, die sind viel buschiger als die des Weibchens. Bist du sicher, dass die Stichmücke, die eure Klientin gestochen hatte, so aussah wie diese hier? Ganz sicher. Die Stechmücke sah aus wie das Weibchen in einem Glas. Also ein Moskito. Ja. Und du möchtest jetzt wissen, ob eure Klientin tatsächlich durch einen Stich dieser Gattung infiziert wurde oder ob ihr die Einbildung einen gehörigen Streich gespielt hat. Bob saß im Gebäude der Los Angeles Post vor dem Computermonitor und durchforstete die Zeitungsausgaben, die seit dem 10. August des vergangenen Jahres erschienen waren. So, warte mal. Da haben wir's. Genau. In der Nacht zum 11. August ereignete sich auf der Schnellstraße Shadow Road, Ecke Milton Drive, ein dramatischer Verkehrsunfall mit tödlichem Ausgang. Ein VW Käfer raste mit 60 Meilen in einen Tanklaster, der mit einem Motorschaden auf dem rechten Fahrstreifen liegen geblieben war. Der Fahrer des Käfers erlag seinen Verletzungen noch am Unfallort. Bei der Untersuchung des Wagens ergab sich, dass der linke Scheibenwischer nicht funktionstüchtig war. Den Untersuchungen zufolge war das die Ursache dafür, dass der Käferfahrer das Hindernis nicht rechtzeitig erkennen konnte. Der kräftige Regenschauer in dieser Nacht machte eine klare Sicht unter diesen Umständen unmöglich. Hä? Na, junger Mann, noch immer eifrig beschäftigt? Oh, Mensch, Susan, Mann, hast du mich jetzt aber erschreckt. Ich wollte dir nur eine kühle Erfrischung bringen. Ja, oh, vielen Dank. Danke. Sag mal, Susan, könntest du mir vielleicht einen Stadtplan von Los Angeles besorgen? Ich bin da gerade auf eine Sache gestoßen, die mich sehr, sehr stutzig macht. Peter näherte sich eine Gestalt, die einen weißen Overall und dicke Handschuhe trug. Auf dem Kopf saß ein Hut mit breiter Krempe. An ihr hing ein Schleier, der den ganzen Kopf bedeckte. Entschuldigen Sie, ich suche einen Mr. Collins. Der bin ich. Was kann ich denn für dich tun? Ah, mein Name ist Peter Shaw. Sie waren vor einigen Tagen bei einer Bekannten von uns, um ein Hornissennest umzusiedeln. Richtig, Mrs. Hazelwood. Wurde ein weiteres Nest entdeckt? Zum Glück nicht. Uns interessiert die Frage, was Sie dazu veranlasst hat, die Latten an der Rückwand des Geräteschuppens herauszureißen. Du sprichst in Rätseln, Junge. Mir scheint, da liegt ein Irrtum vor. Am späten Nachmittag des folgenden Tages hatten sich die drei Fragezeichen wieder in der Zentrale getroffen. Es ist so, wie es mir gedacht. Dr. Woolley hat mir bestätigt, dass die Wahrscheinlichkeit, von einem Moskitostich infiziert zu werden, der die Schlafkrankheit überträgt, beinahe 1000-mal geringer ist, als einen Haupttreffer im Lotto zu erzielen. Aber ausgeschlossen ist es nicht. Ich lege meine Hand dafür ins Feuer, dass Mrs. Hazelwoods Moskitostich genauso harmlos ist wie ein Schluck saure Milch. Was immer sie da erleidet... Eine Stechmücke ist dafür nicht verantwortlich. Was soll das denn heißen, Justus? Vor uns steht ein Rätsel, das es zu lösen gilt. Nicht nur eins. Mr. Collins, der Imker, behauptet steif und fest, die Latten unter den Schrägbalken im Geräteschuppen nicht herausgerissen zu haben. Seiner Aussage nach lagen die Bretter bereits auf dem Boden, als er den Schuppen das erste Mal betrat. Das Hornissennest befand sich nämlich hinter dem Holzverschlag unter dem Schrägbalken. Und noch eine weitere ungeklärte Frage stellt sich in diesem Fall, Freunde. Du sprichst von den Recherchen, die du im Verlagsgebäude deines Vaters unternommen hast? Allerdings. Wenn ich mich recht entsinne, ja, dann geht Mrs. Hazelwood davon aus, dass ihr Mann in der Nacht des 10. August den ganzen Abend im Casino Joker Luck in Santa Barbara verbracht hat und dann auf dem Weg nach Hause verunglückt ist. Ja, aber aus dem Zeitungsartikel geht ganz klar und deutlich hervor, dass Jill in seinem VW Käfer auf der Schnellstraße Shadow Road Ecke Milton Drive verunglückte. Diese Kreuzung liegt im Norden, ja. Das Spielcasino befindet sich hingegen im Süden der Stadt. Ich stehe gerade total auf dem Schlauch. Was willst du damit sagen? Ja, dass Jill Hazelwood in dieser Nacht überall gewesen sein kann, ja. Aber nicht im Casino Joker Luck. Es sei denn, er hätte einen Umweg von fast 2 Stunden gemacht, um nach Hause zu kommen. Und das glaubst du ja wohl selber nicht. Mrs. Hazelwood ist doch eine gescheite Person. Ihr muss doch aufgefallen sein, dass sich die Spielbank und der Unfallort an 2 völlig unterschiedlichen Plätzen befinden. Da drängt sich doch die Frage auf, ob sie die Tatsache vor uns verbergen wollte. Wir werden Mrs. Hazelwood mit den Ergebnissen unserer Nachforschungen konfrontieren. Ich bin gespannt, wie sie darauf reagiert. Vielleicht schläft sie ja schon wieder. Mrs. Hazelwood? Vielleicht hat Laura ja schon Feierabend. Mrs. Hazelwood, sind Sie das? Peter, öffne mit deinem Dietrich die Tür. Mach ich. So. Mrs. Hazelwood! Hier, in der Vorhalle ist eine Vase von der Marmorsäule gefallen. Ob Mrs. Hazelwood etwas zugestoßen ist? Mrs. Hazelwood? Laura? Nach oben, Kollegen! Justus! Peter, hierher! Im Schlafzimmer! Mrs. Hazelwood! Sie liegt quer über dem Bett. Ist sie tot? Nein, ich glaube, sie ist nur ohnmächtig. Das war die Tür in der Vorhalle, ich sehe nach. Mrs. Hazelwood, machen Sie auf! Was ist denn mit ihr, Erster? So fest kann doch kein Mensch schlafen! Mrs. Hazelwood! Mrs. Hazelwood! Wenn sie nicht gleich aufwacht, dann müssen wir den Arzt verständigen. Kein Arzt, bitte nicht. Jill, ich... Bitte verlass mich nicht. Ich möchte meine Fehler wieder gut machen, Jill! Ob das Fieberfantasien sind? Ich fühle mich schuldig. Mrs. Hazelwood! Kommen Sie zu sich. Was ist mit mir? Ich fühle mich so schummrig im Kopf. Sie müssen ziemlich fest geschlafen haben. Ah, wer es auch immer war, Kollegen. Er ist mir entwischt. Hat Laura schon Feierabend? Wie spät ist es denn? Kurz nach 18 Uhr. Dann habe ich aber lange geschlafen. Laura ging bereits um 15 Uhr. Doch wer ist euch erwischt? Wir hörten aus der Vorhalle ein Klirren. Ja, und als wir dann hier oben waren, fiel unten die Tür zu. Person ist mir entwischt. Ob sie was gestohlen hat? Ja, hatten Sie vorhin einen Albtraum? Ja, Jill taucht immer häufiger in meinen Träumen auf. Und dieses Buch, Heraldik, Geschichte der Wappen. Hat das Buch irgendeine Bedeutung? Jill war von der Idee besessen, dass sein Name Hazelwood ursprünglich aus Adelsgeschlecht stamme. In dem Buch glaubte er, Anhaltspunkte seiner adligen Abstammung finden zu können. Doch dieses enthielt natürlich kein einziges Wort davon, nur Abbildungen von Wappen und Schilden. Angefangen mit den primitiven Heroldsbildern, auf denen nur ein Sparren oder ein Schrägbalken zu sehen ist, bis hin zum Wappen der Gegenwart. Ich habe ihn dafür ausgelacht. Sie haben sich wirklich nichts vorzuwerfen, Madame. Bitte geht jetzt. Ich möchte jetzt alleine sein. Und was ist mit dem Eindringling? Wir sollten Mrs. Hazelwoods Wunsch respektieren. Also, Madame, scheuen Sie nicht davor zurück, uns anzurufen. Sie können jederzeit auf uns zählen. Oh. Am nächsten Nachmittag empfing der erste Detektiv seine beiden Freunde in der Zentrale. Ich habe alles in die Wege geleitet. Wenn alles glatt geht, werden wir noch heute Nacht in Erfahrung bringen, wer hinter den Vorgängen im Hazelwood-Haus steckt. Wie jetzt? Hast du den Fall im Alleingang gelöst, oder was? Immer locker bleiben. Ich habe nur ein wenig Vorarbeit geleistet. Und du willst uns nicht zufällig einweihen? Um 19 Uhr steigt bei Mrs. Hazelwood eine kleine Party. Eingeladen sind Mr. Collins, Mrs. White, Laura und unsere Wenigkeit. Schön, Justus, das ist ja ganz toll. Aber du hast Peters Frage nicht beantwortet. Als erstes war ich heute im Casino Joker Luck. Dort habe ich mich mit dem Portier unterhalten. Anschließend habe ich erneut Dr. Woolley aufgesucht. Zu guter Letzt hatte ich noch ein paar kleine Vorbereitungen auf dem Schrottplatz zu tätigen. Ja, damit habt ihr nicht viel weniger Informationen als ich. Als Justus, Peter und Bob nach 19 Uhr im Hazelwood-Haus eintrafen, waren alle Gäste bereits anwesend. Wie ich mich freue, euch zu sehen! Mrs. White, spinnt die? Was ist denn in die gefahren? Es ist mir unsagbar peinlich. Ich traue mich ja gar nicht mehr in den Spiegel zu schauen. Aber für seine Fehler muss man gerade stehen. Die Brieftasche. Ich habe sie heute Morgen wiedergefunden. Ja, und wo lag sie? In meinem Auto unter dem Beifahrersitz. Könnt ihr mir nochmal verzeihen? Verehrte Gäste, es bietet sich Ihnen heute Abend die einzigartige Möglichkeit, noch vor dem großen Ansturm ein Schnäppchen zu machen. Das klingt ja spannend. Als ich noch zu den Sehenden zählte, habe ich mir im Laufe der Jahre eine umfangreiche Bibliothek angelegt. Es war eine schwierige Entscheidung, doch ich trenne mich nun von diesen Schätzen. Die drei jungen Herren hier, Justus, Peter und Bob, standen mir tatkräftig und mit einer blendenden Idee zur Seite. Dank ihnen werden die Bücher ab Montag auf einer Auktionsseite im Internet gegen Höchstgebot versteigert. Ihnen, verehrte Gäste, mache ich folgendes Angebot. Auf dem Servierwagen liegen Listen aus, auf denen alle Buchtitel zum Verkauf bereitstehen. Wer Interesse daran hat, ein oder mehrere Bücher käuflich zu erwerben, erhält heute Abend die Gelegenheit dazu. Janet, weshalb erfahre ich als deine Freundin erst jetzt davon? Bei Kaufinteresse wenden Sie sich bitte an Justus Jonas. Die gesamte Bibliothek lagert nämlich inzwischen, noch in Kisten verpackt, auf dem Gelände seines Onkels, dem Gebrauchtwarenhandel T. Jonas in Rocky Beach. Im Lagerschuppen B. Und auf dieser Liste hier... Oh, das gibt es doch nicht! Fantastisch, Mrs. Hazelwood! Diesen Titel reserviere ich mir. Von welchem Buch sprichst du? Doch wohl nicht von Die Welt der Modedesigner. Das lasse ich mir nicht wegschnappen. Heraldik. Geschichte der Wappen. Das ist das Thema der nächsten Arbeit in Geschichte. In diesem Buch sind die primitiven Heroldsbilder mit Sparren und Schrägbalken abgebildet. Das Thema interessiert mich brennend. Du sollst den Bildband haben. Er gehörte meinem Mann. Wenn du etwas über Heraldik in Erfahrung bringen willst, ist dieser Bildband die ideale Lektüre für dich. Gleich morgen früh werde ich die Kisten nach dem Buch durchforsten. Justus lächelte breit in die Runde. Dabei studierte er die Gesichter der Anwesenden genauestens. Doch keiner der Gäste schien ihm den Erwerb zu missgönnen. Gegen 22 Uhr hatten der erste und zweite Detektiv die Party vorzeitig verlassen. Es war bereits stockdunkel, als Peter den MG in einer Nebenstraße parkte und mit Justus zum Schrottplatz hinüberlief. Ihr Ziel war Lagerschuppen B. Mich ärgert nur, dass sich Mrs. Hazelwood nicht abwenden ließ. Bei dem großen Finale will sie unbedingt dabei sein. Sonst hätte sie die Komödie vorhin auf der Party nie mitgespielt. Mach die Taschenlampe an. Dann komm mit zu den Bücherkisten. Ja. Hier oben liegt der Bildband Heraldik, Geschichte der Wappen. Dieses Buch darfst du um keinen Preis der Welt berühren. Das musst du mir versprechen. Ja, ich halte mich auch so dran. Aber was ist denn mit diesem Buch? Wenn ich es dir verraten würde, würdest du laut schreiend aus dem Schuppen rennen. Also behalte ich es besser für mich. Das beruhigt mich ungemein. Ein Auto kommt. Da sind Bob und Mrs. Hazelwood. Hi Just, hi Peter. Hallo. Die Party fand ein jähes Ende, als unsere Klientin ihren Ermüdungszustand kundtat. Ausgezeichnet, Madam. Wir sollten uns jetzt hier hinter dem Regal verstecken. Wer weiß, wie schnell die Person hier auftaucht. Die Tür ist noch offen. Wir wollen es dem Einbrecher nicht so schwer machen. Ich muss Sie bitten, Madam, meinen Anweisungen dringend Folge zu leisten. Wenn der Einbrecher den Schuppen betritt, müssen Sie sich mucksmäuschenstill verhalten. Legst du es darauf an, mich zu beleidigen? Nichts liegt mir ferner. Aber heute Nacht könnten einige Dinge ans Licht kommen, die Ihnen regelrecht die Sprache verschlagen werden. Deshalb flehe ich Sie an. Lassen Sie sich nicht von Ihren Gefühlen überwältigen. Und verharren Sie so lange hier, bis der Gegner ein vollständiges Geständnis abgelegt hat. Du machst mir Angst, Junge. Der Bildband. Was hat es damit auf sich? Wir müssen unseren Geduld üben. Was auch immer geschehen mag, behaltet die Ruhe und geratet nicht in Panik. Ich habe alles sorgsam durchdacht und sämtliche Sicherheitsvorkehrungen getroffen. Endlos schleppte sich die Zeit dahin. Es war bereits 23.30 Uhr, als die Schuppentür sich bewegte. Taschenlampenmann! Habe ich's mir doch gedacht. Laura? Was glotzt dir so dämlich aus der Wäsche? Habe ich etwa Warzen im Gesicht? Noch immer ganz die alte, wie? Doch deine coolen Sprüche werden dir gleich vergehen. Hast du sie noch alle beisammen? Was geht dir eigentlich ab? Darf ich dir unsere Karte geben? Die drei Detektive? Drei Fragezeichen. Wir übernehmen jeden Fall. Erster Detektiv Justus Jonas, zweiter Detektiv Peter Shaw, Recherchen und Archiv Bob Andrews. Ganz recht. Du hättest uns nicht belügen dürfen, Laura. Denn dadurch sind wir deinen teuflischen Machenschaften auf die Schliche gekommen. Halt deinen Mund, Fettmops. Ich hab noch nie gelogen. Mein aufrichtiges Beileid, dass die Hornissen im Geräteschuppen über dich hergefallen sind. Sie haben dich übel zugerichtet. Ich hätte nicht mit dir tauschen mögen. Doch dann habe ich mich gefragt, weshalb du uns weismachen wolltest, das Hornissennest hätte sich hinter der Gartenschlauchtrommel befunden. Wir wissen inzwischen, dass sich die Insekten hinter der Holzverkleidung unter dem Schrägbalken eingenistet hatten, die du herausgerissen hast. Was faselst du denn da für einen Quatsch? Wo läge da der Sinn? Weil du etwas unter diesem Schrägbalken gesucht hast, wovon niemand erfahren durfte. Dabei sind dir unerwartet die Hornissen in die Quere gekommen. Leider hast du nichts gefunden und deshalb musstest du an anderen Stellen weitersuchen. Wie meinst du das? Du hast Mrs. Hazelwoods halbes Haus auf den Kopf gestellt. Du hast dabei nur eine wichtige Tatsache außer Acht gelassen. Die Dame ist zwar blind, was aber nicht zur Folge hat, dass sie wichtige Veränderungen nicht erkennen kann. Das verschobene Bett unter dem Schrägbalken im Schlafzimmer, der verrutschte Teppich auf dem Flur im Obergeschoss und der Schrank im Badezimmer. Ihr solltet eine Frau meines Kalibers nicht unterschätzen. Wenn du deine Frechheiten nicht sofort zurücknimmst, nehme ich mir jeden einzelnen von euch vor. Willst du uns etwa drohen, Laura? Wir lassen uns nicht einschüchtern. Dein einziges Ziel war es, in dem Haus möglichst unauffällig und in aller Ruhe nach dem Objekt zu suchen, von dem du nur wusstest, dass es unter einem Schrägbalken versteckt war. Ich werde mir das nicht länger anhören. Der Vorfall mit den Hornissen brachte dich dann auf eine teuflische Idee. Du tischtest Mrs. Hazelwood die Geschichte mit der Seuche auf. Obwohl wir Moskitonetze angebracht hatten, wurde Mrs. Hazelwood noch am selben Abend gestochen. Du gabst ihr ein Schlafmittel ins Essen und sie glaubte, sich infiziert zu haben. Während Mrs. Hazelwood schlief, konntest du ungestört das Haus durchsuchen. Ich kann es nicht fassen. Mrs. Hazelwood, ohne ihr Wissen ein Schlafmittel zu verabreichen und Moskitos auf sie zu hetzen, das ist gröbste Körperverletzung, wenn sie daran gestorben wäre. Ihr Leben ist doch so oder so verpfuscht. Ein armes Häuflein Elend, das schon im Kindesalter unter Wahnvorstellungen litt. Von ihrer Insektenphobie mal ganz abgesehen. Woher hast du diese Information? Das liegt doch klar auf der Hand. Von derselben Person, die ihr auch die Information zutrug, wo Laura im Haus von Mrs. Hazelwood zu suchen hat. Und wer ist diese Person? Du solltest besser fragen, war. Niemand anderes als Mrs. Hazelwoods verstorbener Mann Jill. Wo liegt denn da die Verbindung? Du warst seine heimliche Geliebte, habe ich recht? Du bist ein schlaues Kärtchen. Für ihn war ich die Frau seiner Träume. Immer schon. Janet war für ihn nur Mittel zum Zweck. Sie war schon blind, bevor sie ihr Augenlicht verlor. Sonst hätte sie gemerkt, dass Jill sie von Anfang an nur betrogen hat. Eine gemeine Lüge! Jill hätte sich niemals mit einem Miststück wie dir eingelassen. Er hat mich geliebt. Sie verschließen die Augen vor der Wahrheit, Schätzchen. Sie haben ihn geliebt, er sie aber nicht. Sie haben ihn gelangweilt. Mit mir wollte er noch dieses Jahr nach Las Vegas ziehen. Jill war pleite. Außerdem war er der Spielsucht verfallen. Alles, was du da erzählst, ist erstunken und erlogen. Das glaube ich nicht, Madame. Jill hat in seinen letzten Jahren ein gewaltiges Vermögen zusammengespart. Das ist unmöglich. Er hat das Geld ohne Unterlass dem Casino in den Rachen geschmissen. Ja, so sollte es aussehen. Tatsächlich hatte er dem angeblichen Stammcasino nicht einen Besuch abgestattet. Dem Portier war Jills Gesicht völlig fremd. Ich habe mir nämlich das Foto aus ihrem Schlafzimmer ausgeborgt und es ihm unter die Nase gehalten. Er legt einen Eid ab, ihren Mann nie zuvor gesehen zu haben. Und er steht seit 20 Jahren vor dieser Spielbank. Dann existiert das Geld ja noch. Statt es im Casino zu verschleudern, hat er es heimlich angespart und es in Mrs. Hazelwoods Haus unter einem Schrägbalken versteckt. Ja, aber wo hielt er sich auf, während er vorgab, in der Spielhölle zu sein? Selbstverständlich bei mir. Und ich muss zugeben, dass wir viel Spaß miteinander hatten. Och, rollen jetzt etwa Tränen? Wo ist das Buch? Wenn ihr es mir mitsamt seinem Inhalt nicht sofort aushändigt, werdet ihr diese Lagerhalle nicht unbeschadet wieder verlassen. Das Buch befindet sich immer noch in der Kiste 9, in die du es selbst gepackt hast. Hinter Seite 26, auf der das Wappen mit dem Schrägbalken abgebildet ist, hat Jill einen Hohlraum in die nachfolgenden Seiten geschnitten. Darin hat er das Geld versteckt. Wirklich raffiniert, die Kohle in einem Buch zu deponieren. Jill wusste genau, dass Mrs. Hazelwood ihre Nase nie wieder in eines der Exemplare ihrer Bibliothek stecken würde, welches sie bereits gelesen hatte. Ich warne dich, Fettsack, wenn das ein Trick ist. Hornissen! Los, raus hier! Schnell! In meinem Buch sind Hornissen! Tür zu! Aber die Hornissen werden sie umbringen. Wir müssen sie da rausholen. Die Aufgabe lassen wir lieber Inspektor Cotta. In der Zwischenzeit hat Laura genügend Zeit, sich mit den Insekten anzufreunden. Sie sind eine Leihgabe von Dr. Woolley und im Grunde vollkommen harmlos. Harmlose Hornissen? Viele Insekten kopieren ihr Aussehen giftiger Artgenossen, um sich vor ihren Feinden zu schützen. Der Hornissenschwärmer zum Beispiel. Er sieht einer Hornisse zum Verwechseln ähnlich, hat aber gar keinen Giftstachel. Geniale Eingebung, Erster. Man kann doch immer noch von dir lernen. Dunkle Wolken zeichneten sich am Himmel ab, als die drei Detektive und Mrs. Hazelwood am nächsten Nachmittag im Garten saßen. Wir haben heute Vormittag mit Inspektor Cotta telefoniert. Er hat Laura bis in die frühen Morgenstunden verhört. Nach dem, was dabei herauskam, hat sie eine saftige Gefängnisstrafe zu erwarten. Das geschieht ihr ganz recht. Ganz meine Meinung. Am meisten interessierte mich, wie sie es zustande gebracht hat, die Moskitos auf sie anzusetzen. Ich muss zugeben, dass mich die Antwort wirklich verblüfft hat. Laura hat sich schlau gemacht und in Erfahrung gebracht, womit man Stechmücken zuverlässig anlocken kann. Und das Mittel dazu ist in jedem Drugstore erhältlich. Buttersäure. Das Zeug riecht schlimmer als die schlimmsten Schweißfüße. Ah, aber die Stechmücken sind ganz wild darauf. Ein winziger Tropfen, den ihn Laura beim Händchenhalten auf den Handrücken drückte, reichte bereits aus, dass der Moskito seinen Rüssel zielgerichtet dort hineinbohrte. Und woher nahmen sie die Moskitos? Aus der Regentonne hinter ihrem Haus. Denn Stechmücken legen ihre Eier im Wasser ab. Dieses gerissene Luder. Ich verstehe ja nur nicht, weshalb sie hier erst aufgetaucht ist, nachdem Jill bereits ein Jahr verstorben war. Ja, auch das konnte Inspektor Cotta in Erfahrung bringen. Laura hatte sich nach Jills Tod gleich einem anderen Mann an den Hals geworfen. Daher war sie auf das Geld nicht mehr angewiesen. Ja, doch vor einigen Wochen hatte sich diese Verbindung wieder aufgelöst. Ja, und von diesem Zeitpunkt an war sie in Geldnöten. Darf ich Ihnen Ihr Eigentum wiedergeben, Mrs. Hazelwood? Ich weiß gar nicht mehr, wie viel Geld Jill mir abgeknüpft hat. Wie viel ist es denn? Wenn Sie sparsam damit umgehen, dann wird es für den Rest Ihres Lebens reichen, Madame. Und ich gehe davon aus, dass Sie steinalt werden.